Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Holger, wie schön. Guten Tag. Wir haben eine Mail gekriegt. Es hat tatsächlich jemand unsere E-Mail-Adresse rausgefunden und uns eine Frage, geheime Adresse rausgefunden. Und der hat eine Frage und ich glaube, das könnte jetzt eine der nerdigeren Sendungen werden, die wir hier machen. Ich lese das mal vor. Ich habe 3 Kinder, deswegen immer so eine Familienkutsche. Jedenfalls hat mir ein bekannter Mechaniker gesagt, jetzt habe ich es weggescrollt, ich hätte es ausdrucken sollen, dann würde das auch insgesamt im Video professioneller aus. Vergiss es, guckt ein Podcast, guckt ja keiner. Und wenn, dann gucken die heimlich. Jedenfalls hat mir ein bekannter Mechaniker gesagt, kauft ihnen einen Charan mit 1,9 TDI und du hast nie wieder Probleme, denn die Motoren halten ewig. Der Rappeldiesel. Die ist noch nicht zu Ende, die Mail. Ach so. Gesagt, getan. 2002er Baujahr, knapp 200.000 Kilometer, dann ging's los. Motor geht immer wieder in den Notlauf. Turbolader untersucht, Unterdruckschläuche getauscht, Luftmassenmesser gewechselt, Werkstatt, Steuergerät eingeschickt, ohne Mangel zurück. Von der Werkstatt weg wieder in den Notlauf. Dann kam endlich mein Diagnosegerät an. Irgendwas mit Gaspedal, getauscht, Problem gelöst. Danke, blöde Werkstatt. Könnt ihr keine Fehler auslesen? Dann Sommer, Klimaanlage geht nicht. Was durfte ich mir bei 35 Grad auf dem Weg zur Ostsee und zurück anhören? Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Wie in meinem alten Benz. Also der alte Benz war aber wenigstens vernünftig belüftbar. Das stimmt, ja. So, geht weiter. Auch wieder nur dumme Werkstätten, die irgendwie immer auf die Idee kommen, da wäre ein doppelter Kreislauf drin und sie müssten nur genug Mittel reinpumpen. Naja, final musste der Klimakompressor getauscht werden. Dann kam irgendwo Öl raus. Lösung, Ventildeckel neu abdichten. Und jetzt im Winter fällt die Heizung aus. Irgendwo geht die Kühlflüssigkeit hin. Das Problem muss ich noch lösen. Aktuell kippen wir so 1 Liter pro Woche nach. Wenn es wieder trockener wird, werde ich mal das Kühlsystem abdrücken und bete schon, dass es irgendwo rauskommt. Wenn nicht, heißt das meines Wissens nach die Zylinderkopfdichtung oder der Zylinderkopf. Das geht nochmal ins Geld. Aktuell sind seit Kauf ca. 13 Monate rum. Manchmal überlege ich, ob ich den Verkäufer verklagen soll. Gut, ich habe mich auch verarschen lassen. Der Typ hatte eine kleine Werkstatt mit Reifenservice und hat es aber so gemauschelt, dass es ein Privatverkauf ist. Hatten wir auch neulich mal in der Sendung, den Trick. Doch, den mit dem die Kommissionsgeschäfte. Genau. Der wusste schon, warum. Da er ja dennoch vom Fach ist, kann er aber eigentlich nicht so tun, als hätte er von nichts gewusst. Im Endeffekt hätte ich aber schon den Braten riechen müssen und hätte einfach wieder gehen sollen. Naja, hab viel gelernt im letzten Jahr. Zu meiner Frage. Jetzt kommt's. Genau. Das war bisher nur noch Vorgeplänkel, ja. Ja, wir müssen ja auch Zeit schinden hier in der Sendung. Zu meiner Frage. Sind die 1,9 TDI wirklich so toll oder hatte ich einfach nur Glück? Fragt der Volo. Nee. Der hatte. Doch, also, der fragt. Ja, glaube ich sofort, dass er fragt. Aber die sind in der Tat toll eigentlich. Gerade diese Generation, das war ja noch Pumpe-Düse. Pumpe-Düse, was ist das? Ja, Pumpe-Düse, naja, die haben nicht mehr die Verteiler-Einspritzpumpe wie die allerersten TDIs. Sondern, you lost me. Also ich kann gut über Karosseriedesign und UX, okay. UI. Also wir reden von Dieselmotoren. Ja. Ja. Und alles, was TDI heißt, heißt Turbo Diesel Direct Injection, ja, TDI. Das heißt, das D steht für direkt und nicht für Diesel? Das steht für Direct Injection. Direct Injection. Okay, ich dachte immer, das ist ein Turbo Diesel Injection. Nein, im Gegensatz zu den Vorkammer Dieselmotoren, also die Generation hier Mercedes-Taxe 200D, OM 614, 615 etc., haben die TDIs und auch im Gegensatz zu den Vorgänger-Dieselmotoren von VW, also der erste Golf-Diesel, war ja auch noch ein Vorkammermotor. Wie funktioniert ein Vorkammermotor? Der Vorkammermotor ist, der hat im Zylinderkopf einen kleinen Raum, der eben die Vorkammer ist, in den die Einspritzdüse reinspritzt und dort den Kraftstoff initial zünden lässt. Also da fängt die Zündung an. Aha. Und dehnt sich von dort aus dann erst in den Brennraum aus. Ach. Und es dient eben der smootheren Verbrennung, also dass der nicht ganz so hart nagelt, okay, wie er eigentlich nageln würde sonst, ja, so à la Lance Bulldog oder so. Und irgendwann im Laufe der Zeit, das waren, glaube ich, Anfang der 90er, wann kamen die ersten TDIs raus? Ja, also doch. In Golf 2 gab es als TDI, Golf 1 gab es auch als TDI. Nein. Golf 1 gab es als Turbodiesel und den Golf 2 gab es auch als Turbodiesel. Stimmt, also, GTD hieß ja, der dann. Genau. Ne? Ja, und ja. Dann kam der Golf 3 und selbst der Golf 3 war noch nicht sofort als GTI oder TDI lieferbar, sondern erst die ersten Golf 3 hatten noch so ein Mittelding. Also da war auch noch ein Vorkammerdiesel drin, der alte Vorkammerdiesel, der dann später wurden die Golf 3 ja alle massenhaft geschlachtet, um die Motoren in die T3 VW-Busse reinzubauen. Okay. Ja, das war also die war sehr, sehr beliebt. Da war der Motor ein Vielfaches mehr wert einzeln als das gesamte Auto. Also konntest du den Frontmotor vom Golf konntest du ins Heck im ja. T3? Oh ja. Musste man nur die Ölwanne wechseln und die Ölpumpe, glaube ich. Also das wurde sehr oft gemacht. Okay, das war der Vorkammer. Vorkammerdiesel, genau. Und dann kamen eben die direkt Einspritzenden, wo die Einspritzdüse direkt in den Brennraum spritzt. Das hat den Vorteil, dass die Leistungsentfaltung wesentlich besser ist. Also man hat eben dann nicht diesen Zündverzug. Ja. Also der dreht einfach viel spontaner und auch ein bisschen höher und hat eben eine bessere Leistung. Nur die Kehrseite der Medaille ist, es gibt ein sehr hartes Verbrennungsgeräusch. Ja, also der knallt ziemlich, macht also rappelt. Also viel deutlicher als ein Vorkammerdiesel, der eben sanfter läuft. Also im Vorkammerdiesel haben sie gemacht, damit er ein bisschen leiser, sanfter läuft. Und der TDI ist dann der Vorkammerdiesel, der ist ja nun quasi die allererste Generation der PKW-Dieselmotoren. Ja. Das war eben so ein mehr oder weniger untauglicher Versuch, die Dinger überhaupt so zu domestizieren, dass man sie im PKW ertragen kann. Okay. Ja, du weißt ja bestimmt noch ganz früher, 200D war das typische Taxigeräusch, was man gerne mal hörte, aber auch nicht immer hätte haben wollen. Das stimmt, ja. So, und die allerersten Dieselmotoren, so wie im waren ja LKW-Motoren, also Nutzfahrzeugmotoren, wo es keine Rolle spielte. Ja, da ging es dann nur, dass sie eben durchziehen konnten und also einigermaßen effizient mit dem Kraftstoff umgehen. So, naja, und die TDIs. Zunächst mal wurde der nötige Verbrennungsdruck oder Einspritzdruck eben noch von einer Verteiler-Einspritzpumpe erzeugt, die, was hat die gebracht? So 130 Bar vielleicht an der Einspritzdüse. Und man weiß ja als Thermodynamiker, dass je höher der Einspritzdruck ist, desto feiner zerstäubt sich der Kraftstoff bei der Einspritzung und desto besser und idealer verbrennt er und ist auch besser ausnutzbar. Deswegen haben natürlich alle Motorenkonstrukteure die ganze Zeit über probiert, die Einspritzdrücke höher zu kriegen. So. Und ist das ist ein materialwissenschaftliches Problem wahrscheinlich. Genau. Also, okay. Ja, sehr gut gefragt, Herr Klein. Ja. Genau so ist es. Nicht so. Und die Verteiler-Einspritzpumpen, die waren eben irgendwann am Ende angekommen mit ihren Möglichkeiten und dann wechselte man im VW-Konzern, das war damals die Pech-Doktrin, ja, der sagte ja, Schadstoffe, die gar nicht erst entstehen, muss man später aus dem Abgas nicht herausfiltern. Hat er nicht Unrecht. Ne? Fand ich damals bestechend, genau, ja. So muss man es machen. Er hat nur nicht gesehen, welche Schadstoffe stattdessen entstehen. Ne? Naja, Moment, also das ist ja auch die Evolution der Schadstoffdiskussion, nicht? Könnte man fast mal eine eigene Sendung drüber machen. Naja, ist halt Je genauer du hinguckst, ne, also je mehr Licht du auf etwas wirfst, je feiner du auflösen kannst auch, genau. desto mehr richtig. Neue Dinge wirst du sehen. Darum, ne, also CERN, der 25 Kilometer Beschleunigerring, der ist halt so groß, damit wir ganz klein auflösen können. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Du pumpst an der einen Seite Technologie auf und an der anderen Seite kommt dann was ganz anderes raus, als was du vorher jemals gesehen hast. Also hinter dem Ruß. Da kann sich Stickstoff oder Stickoxid kann sich hinter Ruß super verstecken. Ja, genau. Aber wenn der Ruß weg ist, dann siehst du das ganze Stickoxid. Das war ja damals beim Übergang beim Diesel von Euro 4 auf Euro 5, nicht? Da hieß es dann auch, wo ist denn jetzt hier eigentlich, wo ist denn der Wert? Na, der Mäan hat da irgendwo unten an der X-Achse lang. Ja, also mach da mal die Auflösung ein bisschen größer. Ja, geht nicht. Also noch, wir liegen hier an der Messgrenze und wenn dann Euro 6 kommt, das kann man gar nicht mehr messen. Und so war es ja in der Realität auch. Das wurde eingeführt. Keiner wusste, ob die Motoren tatsächlich die Werte einhalten, weil sie ja nicht messbar waren. Nicht? Aber die Messtechnik hat dann natürlich irgendwann nachgezogen. Klar. Im Labor konnte man dann natürlich messen, ne? Nicht beim TÜV. Ja. Also da haben sie nach wie vor so ein Schnorchel reingehalten und gesagt, alles gut. Ja, da hätte man wahrscheinlich auch alles ausbauen können, ganz ohne Auspuff. Oder jetzt hinten Reis rausjagen können, den hätten die nicht gesehen. Ja. Na gut, also Pirch-Doktrin, ja. Genau, und dann kam eben Pumpe-Düse und das war so, da wurden dann die Einspritzdüsen quasi durch PD, also Pumpe-Düse-Elemente ersetzt. An der Stelle der Einspritzdüsen, wo dann der Einspritzdruck direkt vor Ort, also quasi unmittelbar vor dem Zylinder erzeugt wurden. Und diese Pumpe-Düse-Elemente waren, wenn man so will, vier, also beim Vierzylinder eben vier einzelne Einspritzpumpen. Aha. Ja, so. Und diesen Motor hat der da in dem, okay, in dem Charan. Und das ist ein guter Motor? Ist ein guter Motor? Weißt du, was mich eigentlich viel noch am meisten fasziniert ist, dass diese scheiß Dinger, der so viel Kleidbauteile und Gepizzels und Werkstofftechnik und dass die überhaupt so lange funktionieren. Also wenn ich sowas sehen würde, mir zeigt einer so, das ist ein Dieselmotor, das ist ein Elektromotor. Mhm. Da würde ich spontan sagen, wir nehmen jetzt alle Kraft in die Hand und entwickeln die Energieversorgung des Elektromotors, weil das Ding, das will ich nicht warten müssen. Das finde ich total faszinierend, dass das so lange hält. Holger, würde jeder vernunftbegabte Mensch ähnlich oder genauso entscheiden, bis er dann tanken muss? Hä? Naja, tanken, 3 Minuten reinhalten. Ach so, nein, ich sag ja, wir nehmen all unsere Kraft um die Energieversorgung des Elektromotors. Das Problem, genau. Der Elektromotor ist ja auserfunden. Der ist auch doof. Also das Problem ist ja tatsächlich die Energieversorgung. Ja, genau. Und ich hätte einfach, aber... Und beim Dieselmotor ist es genau umgekehrt, nicht? Da ist die Energieversorgung kein Problem. Also gibt's überall. Diesel kann man überall tanken. Und jetzt muss man eben den Motor als solchen optimieren, den Wirkungsgrad hochsetzen. Naja, was heißt Wirkungsgrad? Der Wirkungsgrad ist mir da ja erstmal egal. Dann hat der halt nur 60 PS. Aber... dass der so lange hält. Ja, das mag bei dir so sein, aber das ist Hexenwerk. Das ist Ingenieurkönnen. Hexenwerk. Ingenieurkönnen, alles nachweisbar und berechenbar. Vielleicht ist es sogar Teufelswerk. Das mag sein. Ja, also es wird jedenfalls heute in Sonntagsreden häufig erwähnt. Wie Frontantrieb. Frontantrieb ist auch Teufelswerk. Die Frontflitschen, ja, das geht gar nicht. Das muss Teufelswerk sein. Also nochmal zu. Also der GTI, ist prinzipiell ist das ein sehr guter Motor oder ist das irgendwie so der Anfang einer Motorengeneration? Nee, ist das Ende einer Motorengeneration. Oh. Alles, was danach kam, also der basiert ja noch auf dem EA 827. Donnerwetter. Ja. Sagt ja gar nichts, ne? Nie gehört. Nee. Also doch, bestimmt hast du das schon mal gesagt, aber ich habe es dann vergessen, weil ich damit... Also nochmal für all die jetzt erstmals einschalten. Ne? Also der EA 827 ist der Entwicklungsauftrag 827 und das ist der Motor, der debütierte Vierzylinder glaube ich, 1972 im Audi 80. Hm. Also eigentlich noch eine Audi-Entwicklung aus Ingolstadt. Damals war ja als Audi noch die Spießerkarre war. Relativ frisch im VW-Konzern. Ja. Ja, und der Audi 80 debütierte damit mit 1,3 Liter und 55 PS. Und dann war dieser Motor als der große Motor mit 1,5 Litern und 70 PS der im Golf 1. Okay. Der EA 827. Also ein legendärer Motor, der erst mit der letzten Evolutionsstufe des 2 Liter TDI dann als Block auslief. Aha. So lange wurde der hergestellt, in unendlich vielen Variationen. Zum Beispiel gab es ja auch in Amerika gab es einen Chrysler Horizon, glaube ich, so hieß der. Also ein Auto, was dem Golf da das Wasser abgraben sollte in den Vereinigten Staaten. Und der hatte einen Golfmotor mit 1,7 Liter Hubraum. Wenn die einen so guten Motor haben, hatten, warum... lassen die den auslaufen? Also was ist da der Grund? Weil die Rohemissionen dieses Motors, also die vor allen Abgasminderungs- und Säuberungsmaßnahmen anfallen, irgendwann so schlecht waren, dass der Abgasreinigungsaufwand über Gebühr angestiegen wäre. Aha. Und deswegen wurde dann, also auch was den CO2-Ausstoß betrifft, ist ja auch wichtig, Flottenverbrauch, CO2-Grenzwerte, da mussten dann eben neue Motoren her, also eine neue Motorengeneration, die weniger innere Widerstände haben und eben andere wesentlich anders konstruiert sind, um eben den gesetzlichen Anforderungen genügen zu können. Da sind ganz, ganz viele Motoren dran gestorben. Mhm. Ja, und die Generation nach diesem Diesel, das waren ja dann welche, die hatten auch ein Common Rail Einspritzsystem drin. Das ist was? Auch wieder ein Hochdruckeinspritzsystem, was bis zu, weiß ich nicht, 1800 Bar Einspritzdruck hat. 1800 Bar vorher TDI. Da würde ich erwarten, dass dann wenigstens noch so ein Schlauch abgeht mit einer automatischen Reifendruck. 1800 Bar. Naja, da kannst du zum Boden fliegen. Ein, zwei Bar kannst du da doch abzwacken für die Reifen. Ja gut. Außerdem will man den Reifen ja nicht mit Diesel füllen. Ne? Ja, würde sehr hart abrollen. Mann, du hast mich jetzt gerade den roten Faden, hast du mich verlieren lassen. Common Rail Diesel. Ja, genau. Und der wurde dann, also VW ging dann von der Peach-Doktrin weg, also hat Pumpe, Düse ad acta gelegt, obwohl die Motoren sehr, sehr gut waren und auch ewig lange halten. Schön ab und zu musste mal so ein PD-Element gewechselt werden. Und sicherlich gab es dann auch mal irgendwann Husten, also irgendwie ging eine Lampe an. Aber wir reden ja von einem Auto, was 200.000 runter hat. Ja, eben. Ja, und wenn der Verschleißvorrat bei der Kiste immer wieder aufgefüllt worden wäre oder aufgefüllt wird, dann halten die natürlich sehr, sehr lange. Und das, was da in der langen Mail beschrieben worden ist, sind alles Sachen. Irgendwann ist eben der Verschleißvorrat dieser Komponenten am Ende. Auch einer Zylinderkopfdichtung. Mhm. Irgendwann ist die mal durch. Was ist das, dieser 1,9 TDI, was ist das für eine Euro 9, Euro 3, Euro 2, gelbe Plakette, rote Plakette, was ist das? Also der kriegt man den noch grün? Der hat gelbe Plakette serienmäßig. Und den kriegst du grün, wenn du einen ungeregelten Rußpartikelfilter nachrüstest, was problemlos möglich ist. Das kostet ja kaum noch was, diese Dinger, glaube ich. Ne? Naja, also bezahlbar. Das ist ja ein Großserienauto, da konntest du ja die Entwicklungs- und Zertifizierungskosten eben auf eine große Anzahl umlegen. Also das geht dann schon. Ne? Also ist auch eine empfehlenswerte Umrüstung, wenn man so ein Ding noch haben will und weiterfahren will. Das wäre jetzt die Frage. Will man so ein Ding noch haben oder will man es lieber lassen? Also will er sich vielleicht, möchte unser Hörer vielleicht die olle Karre wegschmeißen, weil da zu viel dran ist und weiß nicht was und der klappert und möchte er sich nochmal einen 1,9 TDI kaufen von einem seriösen Händler mit allem. Also das wäre die Lösung. Oder will er lieber was? Die Dinger gibt's ja zu Zehntausenden immer noch am Markt. Ja. Die fahren ja sehr, sehr lange, die Autos. Und also wenn ich jetzt sage, eigentlich konzeptionell von der Größe und so, Leistung, alles gut, passt der mir, bloß der hat einfach zu viele Sachen, zu viele Baustellen und es wird dann irgendwann auch unwirtschaftlich, wenn man guckt, was bessere Autos als gebrauchtes Fahrzeug kosten. Mhm. Also dann, es kann in vielen Fällen sinnvoll sein, die alte Kiste mit den Kinderkrankheiten zu verkaufen für irgendeine Summe und dann ein bisschen was draufzulegen, was weniger ist als die Reparaturkosten des alten und sich einen anderen besseren kaufen. Also man muss man eben mal ein bisschen suchen. Das hat ja den Vorteil, er weiß jetzt genau, was er will, welche Motorenvariante, worauf es beim Kauf zu achten. Wenn man eine Weile sucht, also wenn kein Druck steht, dann kann man sich ja was schicken lassen, also von den Verkaufsplattformen. Und da sind immer wieder mal interessante Angebote drin. Bis in welches Jahr sind die gebaut worden mit dem 1,9 TDI? Wann sind die von Pumpe Düse weggegangen? 2006? Müsste ich jetzt auch nachgucken. Okay, also auch schon über 15 Jahre. Ja, das heißt, schon eine Weile. Als die Diskussion mit den Partikelfiltern losging. Nicht? Weil Pumpe Düse konnte man die Motoren nicht mit einem geregelten Dieselpartikelfilter ausrüsten. Genau, mein Fiesta damals war ein Baujahr 2005, ein Turbodiesel. Da habe ich einen Rußpartikelfilter nachrüsten lassen. Ein offenes System. Und was auch immer das heißt. Naja, ein offenes System ist eben, da gibt's eben nicht. Ein paar hundert Euro gekostet. Also, das wird, die Nachrüstlösungen waren immer offene Systeme. Ja, okay. Und die geschlossenen Systeme, die haben dann eben diese Rekonditionierung des Filters mit drin, okay, nee, das wird das wo dann über die Elektronik die Abgastemperatur angehoben wird und der Filterkuchen weggebrannt wird. Das nicht. Aber das war halt 2005, von daher kommt das zeitlich so ungefähr hin. Aber 2005 ist jetzt halt auch schon 17 Jahre her. Das heißt, wenn ich jetzt, man hat ja immer gerne so den, mein alter Traum, Golf 2 GTD in diesem Grün mit diesen geilen Speichenfelgen und so, als Scheunenfund von irgendjemandem, also nicht Scheunenfund, weil dann sind die Gummis kaputt, haben wir ja auch mal gelernt, sondern als so ein Ding, womit... Liebhaberstück, was so, über die Zeit geht. Ja, womit Opa Pachulke irgendwie zweimal in der Woche gefahren ist, bis er warm war, so ungefähr, zum Brötchen holen, aber die Bäckerei ist halt 15 Kilometer. Ja, ja. So, ne? So, also irgendwie 20 Jahre alt und trotzdem nur 70.000 auf dem, das ist ja der Traum. Musste finden, ne? Und das findest du halt nicht, ne? Weil wenn du so einen Charan hast oder sowas, also gerade sowas wie der Charan, der wird ja nicht gekauft, um ihn nur gelegentlich zu benutzen, sondern das sind ja in der Regel Autos, Familien, Urlaub, fest in Urlaub, fest in Kinder zur Schule, diesen ganzen. Du kannst ja, den Charan, den kannst du ja auch noch als Ford Galaxy und als Seat Alhambra kaufen. Die sind ja baugleich. Ne? Auch der Motor. Ach, guck. Man höre und staune. Ford baute damals einen VW-Motor ein. Ne? Weil die hatten nichts adäquat. Mein Problem ist jetzt eher, dass du zwar dann einen tollen Motor drin hast, aber der Rest des Autos eventuell von schon so runtergefahrener Substanz ist, dass es keinen Spaß mehr macht, da mit einem 20 Jahre alten Charan, der irgendwie 200.000 Kilometer auf der Karosserie hat. Da kommen wir dann wieder auf zu dem Begriff Verschleißvorrat. Nicht? Wenn du dann Fahrwerkselemente immer mal wieder wechselst und erneuerst, Stoßdämpfer, auch meine Feder, die setzen sich ja, die Gummis der Achsen, also die Achsaufhängung sozusagen, da kann so ein Auto dann sehr schön und sehr straff fahren. Ja, es ist ganz erstaunlich, wenn man mal ein bisschen ins Fahrwerk investiert von so einem Auto, dann hat man plötzlich wieder diesen Neuwagen-Drive. Lohnt sich das denn dann noch oder lohnt es sich vielleicht dann doch eher, sich einen Neuwagen zu nehmen? Es hängt immer davon ab, was man für ein Auto hat. Ja, also wenn, es gibt ja Autokonzepte, die nicht mehr weiterverfolgt werden. Also zum Beispiel aktuell werden Kombis laufen aus. Ja, also Mercedes baut ja die nächste E-Klasse nicht mehr als T-Modell. Das ist tatsächlich so. Kombis laufen aus? Na, die werden einfach nicht mehr angeboten. Sind die alle bescheuert geworden? Keine Ahnung. Wie kann man denn? Heute wird SUV gefahren. Ja gut, die sind sowieso alle bescheuert geworden. Da kennst du ja meinen Standpunkt. ich kann verstehen, dass sowas wie die Limousine ausläuft, obwohl ich das eigentlich auch nicht verstehe, weil die Limousinenfahrer beneide ich darum, dass alles, was im Kofferraum rumklötert, hörst du vorne nicht. Ja, ne? Stört dich auch nicht. Frag mich mal, wie das bei mir im Bus ist. Ne? Ja. Das finde ich halt an Limousinen ganz geil. Und ich finde auch so diese Hatchbacks und so, finde ich alles okay. Aber das, nein, das ist beste Auto, also die beste Karosserieform meiner Meinung nach, ist der Kombi. Ja, Holger, aber es ist eine Zeiterscheinung, nicht? Also erst, ja, aber sind die Kombis wurden kannibalisiert von den Pampers-Bombern, also von den Minivans. Ne. Ja, und jetzt werden die Minivans und die Kombis kannibalisiert von den SUVs. So. Das ist, die Welt ist falsch. Im Kombi kann man hinten pennen, im SUV kann man hinten meistens noch nicht mal sitzen. So, also fürs Protokoll, liebe Autoindustrie, ihr macht alles falsch. Fragt doch mal den Holger Klein, der sagt, wie es in Zukunft sein wird und was sich vor allen Dingen verkauft. 124er Kombi mit moderner Technik. Perfekt, da kannst du aufs Festival mit. Der hat hinten mein 124er, wenn ich da hinten alles umgelegt habe, der hatte hinten 1,95 Meter oder sowas. Und wenn ich dann die Sitze noch vorgeklappt oder vorgeschoben habe, du hast hinten mit zwei Leuten drin pennen können. Fantastisch. Und Holger Klein ist ein Full-Size-Mensch. Oder? Ich bin zwei Öltanks. Ja. Also haben wir die Frage jetzt beantwortet? Also der Charan, ich kann es ja nochmal zusammenfassen, der Charan als solcher ist ein gutes Auto, auf jeden Fall, auch als 1,9 Liter TDI. Würde ich mir jederzeit kaufen. Entweder als Alhambra, als Galaxy oder als Charan, das spielt dann keine Rolle. Nur man muss eben darauf achten, wie sein Vorleben war. Wenn es so eine runtergehurte Langstreckenkiste ist, wo überall aus allen Knopflöchern Flüssigkeiten kommen, Finger weg. Okay. Wenn der Wolle jetzt kein 1,9 TDI mehr haben will, weil schlechte Erfahrung, weil so alt, wie ich eben auch gesagt habe, dann muss sich halt kümmern, sondern irgendwie was Neueres, was Moderneres haben wollen würde. Keine Ahnung, eine Karre, die 5 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt ist. Gibt es vergleichbare Motoren, also jetzt Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit, gibt es ähnlich legendäre Motoren in modernen Fahrzeugen? Ja, kann man glaube ich sagen. Das sind so die zweite Generation der CDIs von Mercedes, ne? Also was im Viano drin ist. 2,2 CDI, na diese VW-Bus. Ah, okay, ja. V-Klasse. V-Klasse, ja. Ne? Oder? Genau. Ja. Vito. Das sind Motoren, die will man haben. Gibt es das auch im Pkw-Bereich? Ja, die E-Klasse, 220, das ist der Motor, nicht? 150 PS oder 163? Oder? Nee, 163 ist der Fünfzylinder. 2,7 Liter. Über welche E-Klasse reden wir jetzt ungefähr? Na, den Motor gab es im 210er, 211er, 212er glaube ich nicht mehr. Das sagt mir doch alles nichts. Du musst E-Klasse nach dem 124er. Also mit den zwei Scheinwerfern. Genau. Also Doppelscheinwerfer. Das war der 210er und dann die modellgepflegte Version davon war der 211er und da gab es die Motoren. Also das heißt, da hast du halt das Problem, da hast du einen super Motor, aber die Karre rostet dir unterm Arsch weg. Ja, das ist leider so. Naja, alles Gute ist eben nie beieinander, nicht? Also wenn man sich mal ein Auto zusammenbauen dürfte, wo man sich die Karosserie aussuchen kann und das Getriebe aussuchen kann und den Motor aussuchen kann und den Antrieb aussuchen kann. Das wäre was, ja. Das wäre vor allen Dingen eine Sendung und die werden wir machen. Andreas Kessler, vielen Dank. Bitte, bitte.